0800 22 54 22 54, unsere Debatte. Professor Andreas Knie war heute bei uns zu Gast im Studio. Er ist im Wissenschaftszentrum Berlin, Leiter der Projektgruppe Mobilität, und er wird heute in Berlin eine Studie vorstellen, die vorschlägt, den öffentlichen Verkehr, also den Zusammenschluss des öffentlichen Nahverkehrs und des öffentlichen oder ja des privaten Verkehrs in den großen Städten zu integrieren. Das will er tun, indem er an bestimmten Plätzen in den großen Städten Elektroautos deponieren will. An jeder Ecke in der Stadt sollen sie erkennbar sein. Man soll sie sofort mieten können per Handy. Man soll sie an entsprechenden Stellen auch problemlos wieder abgeben können. Das alles sieht er als Teil einer öffentlichen Verkehrslandschaft, abgasfrei, mit regenerativem Strom betrieben. Umweltfreundlich ist das alles also auch noch. Was halten Sie von dieser Idee? Und würden Sie unter diesen Bedingungen auf ein eigenes Auto verzichten? Das hätten wir jetzt gerne von Ihnen gewusst. 0800 22 54 22 54. Rufen Sie uns jetzt an, so wie das Gerd Landshut aus Hamburg getan hat. Guten Tag, Herr Landshut. Guten Tag, Herr König. Was sagen Sie? Also Sie haben ja zwei Fragen gestellt. Erstens, ich würde natürlich nicht auf ein eigenes Auto verzichten wollen. Ja. Zweitens, was halten Sie von dieser Idee? Es bestätigt mein Vorurteil, was Akademiker angeht, und deren Lebensfremdheit. Also ich will mal einen Gegenvorschlag unterbreiten. Was sollte man davon halten, wenn man sagen würde, man würde alle privaten Toiletten und Badezimmer abschaffen? Das wäre wahrscheinlich furchtbar. Jeder, der über den Zustand öffentlicher Toiletten Bescheid weiß, weiß, wie Menschen unterschiedlich sind und ästhetisch auch unterschiedlich mit Dingen umgehen. Dasselbe würde ich befürchten für solche Autos. Das heißt, Sie meinen, die Leute würden nicht mit den Mietwagen, also mit den Elektroautos, gut umgehen? Oder ich habe es nicht ganz verstanden, Ihr Bild, diese Parallele, die Sie ziehen. Ja, so ganz kann man das nicht sagen. Es würden einige sicherlich gut damit umgehen, aber diejenigen, die nicht damit gut umgehen, wären diejenigen, die deutlicheren Spuren hinterließen, und das würde schließlich das Niveau ausmachen. Mhm. Also wenn ich das dritte Mal in einem solchen Auto gesessen hätte und hätte irgendwie Schokoladenkriegskrümel an der Jacke oder Kaffee in der Hose oder sonst irgendetwas. Ja. Ich meine, das ist vielleicht ein Aspekt, aber muss man deswegen gleich die ganze Idee verdammen? Sie haben ja recht mit dem, was Sie sagen, aber dennoch, könnten nicht die ökologischen Probleme in den Städten, die Staus, die Verkehrsprobleme in den Städten so groß werden, dass das wirklich eine bedenkenswerte Alternative sein könnte? Naja, ich denke, es beruht, man muss natürlich darüber nachdenken, aber es beruht meiner Meinung nach auf einem anthropologischen Irrtum. Menschen werden sich nicht ordentlich verhalten in einer solchen Umgebung. Also das Prinzip ist ja auch noch das der Verantwortungslosigkeit. Das gehört allen, nicht? Mhm. Und niemand fühlt sich wirklich verantwortlich. Und bei allen solchen, bei allen Beispielen, die ähnlich konstruiert sind, kann man doch eigentlich sehr deutlich sehen, was damit wird. Vielen Dank, sagt Gerd Landshut aus Hamburg. Aus Neuzelle hat uns Kurt Urban angerufen. Guten Tag, Herr Urban. Ja, schönen guten Tag. Was sagen Sie in Neuzelle? Wäre das auch was für Sie? Es wäre was für mich, wenn ich in einer Stadt wohnen würde. Ja. Also für die Stadt halte ich das für richtig und auch machbar. Ich denke, die Probleme kann man technischerseits dann wiederum in den Griff bekommen. Man muss erst mal abwarten, was daraus wird. Aber auf dem Land ist es nicht geeignet, das sagte Professor Knie. Auf dem Lande, ja, stellen Sie sich vor, muss jetzt schnell wohin, muss schnell zum Arzt oder sonst irgendwo, und an meiner Ecke steht keiner, ja. Denn es ist keiner zurückgekommen. Also das sind Kriterien. Ich halte das wohl für richtig mit den Elektroautos. Es wird endlich Zeit, dass die gebaut werden, denn sie sind ja schon seit den 20er Jahren technisch ausgereift. Und ich schlage aber vor, Fernverkehr mit der Bahn und alles Weitere mit Elektroautos, sei es privat oder auch von der Bahn gestellt. Es muss auch eine Anzahl am Bahnhof verfügbar sein oder bestellbar. Vielen Dank. Kurt Urban aus Neuzelle war das. Aus Hamburg hat uns Gabriele Meister angerufen. Guten Tag, Frau Meister. Guten Tag. Was sagen Sie? Ich glaube nicht, dass sich das durchsetzen wird mit diesen Elektroautos, weil sie nämlich genau die Bedürfnisse nicht befriedigen, die ein Auto befriedigt. Und zwar, wenn ich mein eigenes Auto habe, was ich nun nicht habe, aber verschiedene Leute eben doch, dann wollen die da eben ihre eigenen Sonnenbrillen, Kekstüten und so weiter deponieren und das wollen sie auch mit keinem teilen. Deswegen machen sie nämlich auch kein Carsharing und deswegen quetschen sie sich auch nicht mit irgendwelchen schwitzenden Leuten in Regionalzug. Und das genau kann nämlich ein Elektroauto nicht befriedigen, dieses Bedürfnis. Wobei das mit den Leihfahrrädern ja in den Großstädten sehr gut funktioniert. Ja, aber auf einem Leihfahrrad kann ich ja auch nicht meine Sonnenbrille deponieren oder meinen sonst wie Kekstüte also oder Bonbons oder was man im Auto so haben mag. Also Sie sagen, eigentlich eine sinnvolle Idee, aber schwer durchsetzbar. Genau. Vielen Dank. Gabriele Meister in Hamburg. Aus Darmstadt hat uns Peter Schneider angerufen. Guten Tag, Herr Schneider. Ja, guten Tag. Das ist ja ein super Thema. Ich habe es leider verpasst, aber das ist eine Idee, die ich schon seit Jahren selbst geistig verfolge. Das Problem mit der Flexibilität auf dem Wandel lässt sich natürlich durch Elektro-Taxi-Unternehmen dann regeln. Was das Hauptproblem bei Elektroautos auch im Privatbesitz ist, ist immer diese Stromversorgung, dass die Leute sich daheim das anschließen müssen oder irgendwann eine Tankstelle 4 Wochen warten, bis sie 2 Stunden fahren dürfen. Das ist Unfug. Man muss das so machen, dass die Batterien an Service Points ausgewechselt werden von Service-Mitarbeitern. Da haben wir ganz viele Arbeitslose auch von der Straße. Man geht fährt hin, sagt, ich brauche einen Satz neue Batterien, die werden im Pfandsystem ausgewechselt, gegen ganz frische ersetzt, die dort immer aufgeladen werden und sie können sofort weiterfahren, wohin sie wollen. Das Konzept geht noch weiter, wir können die im Fernverkehr aneinander hängen durch Kopplungsmechanismen. Vorne ist eine große Zugmaschine mit einem großen, starken Wasserstoffmotor und der fährt sie jetzt nach Stuttgart, Bremen, Hamburg in einem Stück, sie hängen alle hinten dran und dann dort koppeln sie sich wieder ab und fahren dann separat wieder einzeln weiter. Während dieser Fahrt werden diese Räder, werden über die Räder noch ein bisschen Energie aufgewonnen, um gleichzeitig auch die Batterien aufzuladen. Also es wäre ein Riesenkonzept mehr, sondern das bisschen Öl, was wir noch haben, für diese Karosserien, für die Elektroautos, was wir leicht ein Plastikauto benutzen. Auch Sie sprudeln das so aus sich heraus? Ja, weil ich so viele Ideen darüber. Ich habe ein ganzes Konzept da mal entwickelt im Kopf und wäre sehr dafür, wenn es endlich verwirklicht wäre. Damit diese Benzinverschleuderung, diese Vergiftung auch der Umwelt und auch gleichzeitig noch die Ressource, die wir davor haben, endlich mal aufhört. Das ist ein Wahnsinn. Das mit der Sonnenbrille ist ja ein Argument, das widerspricht sich ja selbst. Man kann ja auch ein Elektroauto für sich selbst kaufen und sich 30 Sonnenbrille überall hin deponieren, wo man gerne möchte. Entschuldigung. Vielen Dank. Sehr schön. Wunderbar. Peter Schneider, sehr begeistert von dieser Idee, rief uns aus Darmstadt an. Herr Thieme hat angerufen aus Blickede bei Hamburg. Guten Tag, Herr Thieme. Guten Tag. Was sagen Sie? Also ich finde das von der grundsätzlichen Konzeption her, finde ich die Idee gar nicht so schlecht. Jetzt ist es so, ich lebe im Hamburger Speckgürtel mit einer eher mäßigen Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr. Das heißt also, dass man außerhalb der Berufspendlerzeiten also nahezu keine Möglichkeit hat, zum Beispiel aus diesem Ort wegzukommen. Mhm. Dann die Frage, ist denn da auch vor Ort ein entsprechendes Fahrzeug deponiert? Meine persönliche Erfahrung ist, dass ich also auf ein Auto verzichte, wohl mal eins besessen habe, aber ansonsten meine individuelle Mobilität dadurch befriedige, dass ich mit dem Motorrad fahre, wenn ich von A nach B will. Verstehe. Und mir dann, wenn ich also größere Dinge zu transportieren habe, dann mir ein Auto auch ausleihe, beziehungsweise im Augenblick in der glücklichen Lage bin, mit meiner Vermieterin Carsharing-System zu haben. Das ist ja gut. Ja, und das funktioniert gut, sagen Sie. Das funktioniert wunderbar. Also wir teilen uns das also mit ihren beiden Kindern. Und wenn einer mal das Auto braucht, sagt er rechtzeitig Bescheid und kann es sich ausleihen und stellt es vollgetankt wieder hin und gut ist. Also das funktioniert in diesem privaten Bereich ganz wunderbar. Und umgekehrt ist es so, dass ich geschäftlich sehr viel in der Hamburger Innenstadt Gleich muss ich Sie unterbrechen und Schluss machen. Wenn Sie selber zum Schluss kommen, dann muss ich Sie nicht unterbrechen. Ist gut. Nee, also es ist so, dass ich eben in Hamburg sehr viel geschäftlich unterwegs bin und eben durch das Motorrad die Möglichkeit habe, nicht lange irgendwelche Parkplätze suchen zu müssen, sondern dann eben schnell vor Ort am Kunden anhalten. Thieme aus Hamburg war das, aus Blickede bei Hamburg, schon wieder falsch gesagt. Ich bitte um Nachsicht. Björn Thieme aus Blickede bei Hamburg. Vielen Dank allen, die sich beteiligt haben an unserer Debatte. Deutschlandradio Kultur.